Diese Woche hat ganz im Zeichen des Protests gestanden. Da haben sich Autoren und Tech-Giganten in Aufrufen gegen die Massenüberwachung an die Politik und die Öffentlichkeit gewandt. Und die Initiatorin des Schriftstelleraufrufs, das ist Julie C., die versteht ihre Initiative vor allen Dingen auch als einen Wake-up-Call für die Gesellschaft. Der habe sich ja im Zuge der NSA-Affäre ein Gefühl der Machtlosigkeit breit gemacht und der Handlungsunfähigkeit. In der heutigen Webschau geht es um Texte, die sich mit diesem Gefühl beschäftigen, dass wir alle Opfer eines Überwachungs- und Datensammelsystems sind, das sich irgendwie verselbstständigt hat und gegen das man auch ohnehin nichts ausrichten kann und wir schon mal gar nicht. Und um die Frage, ob und was wir vielleicht doch tun können, geht es jetzt auch. Martina Schulte, womit fangen wir an? Wir fangen an mit einem kurzen Auszug aus dem Blog, wie es aussieht. Dort erklärt uns der Autor Frank Lübberding, dass wir dieses Gefühl, was du vorhin beschrieben hast, das machtlose Opfer eines Systems zu sein, gegen das man nichts ausrichten kann, dass das eigentlich kein neues Gefühl ist, sondern dass das was wir eigentlich schon seit dem Ende des Kalten Krieges kennen, und zwar eigentlich vor allen Dingen durch unsere Politiker. Er schreibt hier, Zitat, sich als Objekt einer reinen Systemlogik zu begreifen, ist als Alternativlosigkeit auf den Begriff gebracht worden. Es bestimmte die Diskurse seit dem Ende des Kalten Krieges im Jahr 1989. Nun hat ja, also dieses Wort der Alternativlosigkeit ist ja auch gefallen von NSA-Chef Keith Alexander. Ja. Das ist eine sehr gern genommene Formulierung. Auf jeden Fall, ne? Also es wird auch bei jeder Gelegenheit, ne, jetzt ob Stuttgart 21 oder wie auch immer. Die Bankenrettung. Genau, es ist zwar immer völlig alternativlos. Genau, ist immer irgendwie mies, aber alternativlos. Und dieses Gefühl so einer gewissen Handlungsunfähigkeit, also einer persönlichen Handlungsfähigkeit, aber auch einer politischen Handlungsunfähigkeit, die springt einen auch in diesen Tagen aus unheimlich vielen Texten in Zeitungen und in Blogs an. Und der Tenor ist immer, ja, alles ist ganz schrecklich, auch mit dieser Überwachung, aber man kann ja sowieso nichts machen. Dabei wäre es eigentlich sehr wichtig, sich immer wieder klar zu machen, dass man ja was tun kann. Bei Zeit.de schreibt gerade Kai Biermann nämlich genau das auf. Er schreibt hier, wir erleben das Ende individueller Freiheit und wer protestiert dagegen? Ein paar Nerds mit Plastikmasken, 8 Unternehmen, die mit Datensammlung und Überwachung Geld verdienen und 562 Schriftsteller. Das war's. Nach jahrelangen Debatten über den Lauschangriff, biometrische Daten, Vorratsdatenspeicherung, Funkzellenüberwachung und immer neuen Enthüllungen stellt er fest, dass es einfach kein Anzeichen dafür gibt, dass sich ein breiter Protest der Bürger formiert. Und er weist uns einfach nochmal eindringlich darauf hin, nicht die öffentlichen Aufrufe der Schriftsteller und Unternehmen werden dafür sorgen, dass die Überwachung eingeschränkt und besser kontrolliert wird. Das können wir nur selbst, indem wir uns entscheiden, keine Untertanen zu sein. Heißt also, alternativlos ist das Ganze nur, wenn wir das Gefühl haben, es genau. ist alternativlos. Genau, das ist sozusagen der Beginn von allem, dass man irgendwie denkt, man kann eh nichts. Genau. Und das ist aber gar nicht so leicht, da rauszukommen, weil diese Struktur und dieses System, das uns alle gefangen hält, das hat sich einfach auch schon sehr verfestigt. Das ist auf staatlicher Ebene sicher so. Das macht ein sehr guter Text von Lorenz Matzert, dem Datenjournalisten, nochmal deutlich, gerade hier bei netzpolitik.org. Ich habe auf den Text nochmal verlinkt. Aber ich habe mal ein ganz kleines Beispiel mitgebracht, wie tief wir alle, die wir im Netz unterwegs sind, eigentlich mit drin stecken täglich. Das zeigt uns auch so ein Post von Kaspar Clemens Mierau in seinem Blog Leitmedium. Er hat sich nämlich mal den Autorenaufruf bei faz.net genauer angeschaut und er hat sich aber jetzt nicht den Inhalt angeschaut, sondern er hat sich einfach mal angeguckt, was für eine Analysesoftware bei faz.net eingesetzt wurde. Und man muss sich halt überlegen, Inhalt dieses Aufrufs ist ja, wir sollen uns gegen die Überwachung wenden und gegen die Datensaugerei und so weiter und so weiter. Und ja, das Ergebnis ist leider echt so ein bisschen krass. Nämlich? Er schreibt hier, leider ist die Beobachtung von Benutzern ein so verlockend effizienzsteigerndes Tool, dass beim Lesen des Artikels auf faz.net laut dem Browser-Plugin Ghostry immerhin 11 Tracking-Dienste eingesetzt wurden. Und diese Tracking-Dienste, die transferieren die Daten zum großen Teil dann eben auch gleich in die USA. Und da sind halt so Dienste dabei wie DoubleClick, Google AdSense, Google Analytics, Chartbeat. Und das zeigt einfach an so einem ganz, ganz kleinen Beispiel, dass es verdammt alternativlos ist. Man da sich hat sich Julie C. wahrscheinlich aber auch in den Hintern gebissen, als sie das dann gelesen hat, oder? Ich meine, das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Das Ding ist ja, weißt du, es ist ja nicht nur ein Problem von faz.net, sondern es ist ja eigentlich ein Problem von uns allen, die wir uns im Internet bewegen. Und deswegen habe ich auch jetzt anlässlich dieser Webschau nochmal einen älteren Blogpost rausgekramt, und zwar von trashwissen.de. Die haben vor längerer Zeit schon mal darauf hingewiesen, dass im Netz ja immer diese ganzen Abhandlungen stehen, wie böse Google ist und dass alle alles tracken und die Privatsphäre der User ausgehorcht wird. Und die schreiben hier, die Verursacher dieses epischen Desasters sind halt eben vor allen Dingen Webdesigner, Netzschaffende, Programmierer und Blogger. Das heißt ausnahmslos all diejenigen, die sich die ganze Zeit über diese Datensaugerei aufregen. Und warum? Diese Netzschaffenden, die bauen halt diese Analysewerkzeuge auf jede Webseite ein, weil man natürlich sehen kann, woher kommt derjenige, wohin geht er, ist natürlich echt super. Und Trashwissen schreibt hier, die Datenkrake bist du, du und du. Die Datenkrake, das sind auch Seiten wie netzpolitik.org, heise.de, golem.de, tausende andere Seiten da draußen, die sich mit Daten und Datenschutz befassen. Also ist irgendwie schon so eine Nummer, wo man denken könnte, hey, verdammt alternativlos. Gut, ich hätte jetzt aber trotzdem gerne noch den positiven Ausblick und die Hoffnung, dass man aus der Alternativlosigkeitsnummer rauskommt. Ja, natürlich. So würde ich dich ja jetzt nicht nach Hause gehen lassen. Den kriegst du von mir. Und den gibt es von Frank Löberding nochmal, also von wie es aussieht und nochmal bezogen auf diese ganze NSA-Big-Data-Debatte. Er schreibt hier, es wird sich nichts über Nacht ändern, weil sich in menschlichen Gesellschaften nichts über Nacht ändert. Aber man muss schon ein Ignorant sein, um nicht den Fortschritt in der Digitalisierungsdebatte seit Juni diesen Jahres zu sehen, also seit den Enthüllungen von Snowden. Und erinnert eben gerade uns auch alle nochmal an Nelson Mandela und seine Zeit auf Robben Island, also dieser Gefängnisinsel, wo er da im Exil gelebt hat und wo er sicher auch wenig Grund zur Hoffnung gehabt habe, schreibt er hier. Und er sagt, bevor wir jetzt wieder in die Tagesaktualität gehen und sozusagen jeden Tag wieder unsere eigene Ohnmacht proklamieren, sollten wir uns einfach mal klar machen, dass die Opposition gegen die digitale Überwachung mit der Situation von Mandela 75 zu vergleichen sei. Da wusste er ja auch noch nicht, dass er die Apartheid auflösen würde und dass sich eigentlich alles so ins Gute auflösen würde. Und er schreibt hier noch zum Schluss, wo man eins nicht vergessen soll, der Knast auf Robben Island war dann doch schlimmer als die Überwachung unserer Kommunikationsdaten durch die Geheimdienste. So kann man das auch sehen. Ist doppelt positiv. Danke, Martina Schulte, für die Webschau. Alle Links gibt's auf deradiowissen.de.